Studiozeit im Deutschlandfunk. Call it anything, nenn es wie du willst. Unter diesem Slogan hatten sich einige deutsche Bands bei einem Schallplattenlabel zusammengefunden. Ihr Stil ist die Vielfalt. Ein Zusammenspiel von Rock, Pop, Hip-Hop, Jazz und Avantgarde. Eine Schublade, eine Kategorie oder einen einheitlichen Begriff gibt es dafür nicht. Nenn es, wie du willst. Call it anything. Hören Sie eine Sendung von Rainer Blome. Guten Tag. Näher. Es gelingt Ihnen bestimmt, mich zu überzeugen. Kommen Sie doch bitte in mein Bett. Kommen Sie doch bitte in mein Bett. Sie müssen sich nur etwas beugen. Angefangen hat es so Mitte der 80er Jahre. Erste Zeichen setzten die Art Rock Festivals in Frankfurt, damals noch zögerlich mit deutschen Beiträgen, und dann betrat das unerhörte Quartett The Blech das Parkett. Mit wüsten, aber immer humorvollen Experimentalklängen vereinte The Blech das scheinbar Unvereinbare, die per Sample-Maschinen zugängliche Folklore der Welt mit dem Groove von Rock, Funk und Reggae. In der Tradition deutscher Avantgarde-Bands von vor 25 Jahren wie Kraftwerk, Can und Tangerine Dream räumte The Blech mit jeglichem stilistischen Schubladendenken auf, warf die unterschiedlichsten Stile in den großen Mixer und setzte sie auf eine neue, frische Art wieder zusammen. Mit The Blech begann eine neue Ära deutscher Experimentalmusik zwischen Rock, Jazz und dem kreativen, jüngsten Zweig populärer Musik, dem Hip-Hop. Mittlerweile hat es The Blech zu Tourneen durch halb Europa und ein Viertel der Welt und zu 5 vielbeachteten CDs gebracht. Von der letzten hörten wir gerade im Ausschnitt Cry, oh cry, don't be shy, kommen Sie doch bitte in mein Bett. Inzwischen gibt es überall in den deutschen Ländern, Städten und Provinzen Bands und Projekte, die des althergebrachten Rockens, Jatzens und Funkens müde geworden, nach neuen, stilübergreifenden und zukunftsweisenden Wegen suchen. Bands mit dadaistischen oder futuristischen Namen wie Victory of the Better Man, Swim Two Birds, Jungle Pilots, Exposed Jazz and Joy, Brother Virus, Association Urbanetic, A-Team oder Obst Obscure. Bands, die heute die Vorhut einer zukünftigen Popmusik sind, deren Experimente irgendwann aber einmal in den großen Hauptstrom einmünden könnten. Klar, dass sich keine der großen Plattenkonzerne für diese Art von Musik interessiert, völlig klar, wenn man weiß, dass sich die Plattenmultis erst dann auf eine Musik, im wahrsten Sinne des Wortes, stürzen, wenn sie aus dem Experimentierstadium heraus ist und den entsprechenden Massenappeal besitzt. Und so haben sich 4 kleine, unabhängige Plattenfirmen zusammengefunden, um unter dem Kampagnennamen Call It Anything, nenn es wie du willst, dieser neuen schubladenfreien Musik eine Plattform zu geben. Thank you. Einen ersten Einblick in Beweg- und Hintergründe der neuen deutschen Avantgarde-Musiker kann man bekommen, wenn man sie nach ihrem musikalischen Background befragt. Wir haben das mit einer selektiven Auswahl gemacht, teils per Telefon, teils direkt vor dem Mikrofon. Also mal mit schlechterer, mal mit besserer Tonqualität. Den Anfang macht Alois Kott, seines Zeichens Bassist, Keyboarder und Arrangeur der Jungle Pilots, jener Band, von der wir gerade ein paar Minuten aus ihrem Titel Supermarché gehört haben. Also mein Background waren halt neue Kunstmusik durch Studium und sowas. Und dann schon immer gewesen eigentlich experimentelle Pop- und Rockmusik oder Rock- und Popmusik, wie man es will. Und das lässt sich, glaube ich, auch durch meine Arbeiten beim Kontakt-Trio Blue Box oder auch Matthias Schubert beim Hampel und bei seinen Sachen, die er gemacht hat, glaube ich, belegen. Ja, Jungle Pilots arbeiten, wie der Name schon sagt, an der Nahtstelle zwischen Technologie und Urwald. Also zwischen genauem Kalkül und triebhafter Ungezügeltheit. To develop such a substance was the work of many years, the joining of many theories about everything, everything, all the knowledges of all the peoples and all the forces of everything. They knew it was possible, and they knew that they would eventually achieve their aim. The way was straight, and with the eyes of hawks saw it. Swim Two Birds mit dem Titelstück ihrer CD Apsion. Als Saxophonist und Komponist Achim Gethjen über den musikalischen Background der einzelnen Bandmitglieder, die je nach Anlass zwischen 3 und 9 Musiker stark sind. Durch unsere Größe, was heißt Größe? Also ich meine natürlich durch unsere Besetzungsgeschichte sind wir sowieso sehr vielfältig und kommen eigentlich aus allen Bereichen. Und machen schon alle ziemlich lange Musik. Und dadurch ergibt sich, dass der Background auch dementsprechend groß ist. Es reicht, wie gesagt, von Trio oder total Minimalbesetzung, Soloauftritten, bis zum 100-köpfigen Chor mit Free Jazz Orchester, wo zum Beispiel Peter, unser Gitarrist, und Ralf, der Tenorsaxophonist, und ich irgendwie mitgewirkt haben, denn bis zum Space Band, die mehr im Rock-Background irgendwie agiert hat. Da haben wir mal den 1. bis 5. intergalaktischen Kongress abgehalten. Unter anderem auch Filme vertont, Literatur und Musik, Tanz und Musik und allgemeines Chaos. Dann geht das weiter über freie Improvisation bis zur Standardband, Hardbop, Elektronik. Denn ist unser Gitarrist, der ist klassischer Gitarrist. Dementsprechend geht das auch in die Richtung. Hat auch eine Bossa Nova Band und hat auch mal bei den berühmten kosmischen Bademeistern gespielt, muss man noch dazu sagen. Dann gibt es eben noch eine Rockband. Unser Bassist spielt auch noch in der Rockband. Und dann hat er früher in der ersten Wahnsinnsband überhaupt gespielt mit Jim Menezes. Und Lars Rudolf, Kicks, hießen die damals. Dann geht die Musik weiter. Gibt es Musik für Druckmaschine und Tuba, zum Beispiel. Ausstellungseröffnung mit Fotos, Fotografien von Allen Ginsberg. Bildertexte, unser Trompeter, Herr Klingelberg, irgendwie der Erfinder der Bankenmusik, auch sehr wichtig. Und diverse Großprojekte. Und. Eigentlich geht es noch viel weiter, aber so in etwa. Besonders stark vom Jazz geprägt, aber dennoch nach allen Seiten offen ist die Gruppe Association Urbanetic. Für sie spricht gleich ihr Schlagzeuger Rainer Robben, zunächst aber Musik von der Band. Ja, also wir haben uns eigentlich mehr dem Jazz amerikanischer Prägung gewidmet. Der Saxophonist vor allen Dingen ist auch traditionsfest von Lester Young bis Dolphy Coleman und so weiter. Und der Bassist eher vom Traditionellen bis zum Experimentellen. Also wir haben alle verschiedene Geschmäcker. Meiner zum Beispiel ist eher moderner Avantgarde-Jazz von Albert Eiler, Coleman, Dolphy, Shen Jackson oder Material oder die frühen Lounge Lizards. Und natürlich auch das, was Knitting Factory an Noise-Geschichten auf den Markt bringt. Und der Gitarrist, der ist ganz neu dabei, der spielt und klingt und hört ganz gerne moderne, aktuelle Sachen. Rainer Robben von der Gruppe Association Urbanetic. Ihr Debütstück klingt zwar noch sehr nach jazzmoderner Prägung, aber seit einiger Zeit sind auch Sie auf dem Computer-, Electronic- und Sampler-Trip, was Sie schon auf Ihrer ersten langen CD niederschlagen soll. Na, da haben wir uns auch schon lange drum gekümmert. Also, ich habe dieses Bandprojekt ja vorangetrieben und die erste Produktion ist so eine Sache. Wir haben uns in unser Studio gesetzt und einen DAT-Recorder besorgt, einen 16-Spur-Mixer und haben unsere erste Platte quasi im Home-Recording aufgenommen. Und es ist ja so, es gibt Möglichkeiten für Harddisk-Recording, für digitale Mehrspurverfahren, Computer-Recording und Sampling, die alle eben sehr viel Geld kosten und die man sich so langsam aufbauen muss. Aber da ist das Interesse sehr groß, was zu entwickeln, auch da nicht unbedingt die Gängstrategien zu benutzen. Und da kommt nochmal, jetzt hatten wir gerade hier im Tachlis in Berlin ein digitales Festival mit enorm interessanten Experimenten von Leuten, die mit Sensoren arbeiten und auch ungewöhnliche Samples dafür benutzen. Sensoren, die nicht nur Sounds starten, sondern auch in der Lautstärke und Dynamik und im Tonhöhe beschränken können, also bestimmen können. Das heißt, da gibt es enorme Möglichkeiten, auch sehr interessante, die man noch verwenden kann. Zurück zum musikalischen Background, zu dem, was den neuen deutschen Avantgardisten als Initialzündung gedient haben mag. Hören wir den Gitarristen UK Rattay von der Gruppe Victory of the Better Man. Alle vier von uns brachten unterschiedliche Backgrounds mit und vielleicht hat es sich dadurch ergeben, dass wir jetzt so stilistisch frei operieren, würde ich mal sagen. Also die unterschiedlichen Backgrounds, jetzt können wir die ganze Litanei aufzählen, von, was weiß ich, von Jazz über Filmmusik bis Punk oder Rock, keine Ahnung, ne? Alles Mögliche halt. Ne? Und ich denke, also wir hatten uns vorher lange Gedanken gemacht, was wollen wir überhaupt, ne? Haben uns überlegt, was wir alles nicht machen wollten, ne? Was uns nicht interessiert oder was schon da war oder was für den Einzelnen langweilig ist, und dann haben wir uns auf den kleinsten gemeinsamen Nenner geeinigt und der kam dann auf dieser Platte so zustande. Ne? I listen, John, you're an angel, I sing your name. It is entirely your horror. The pen, mess and ration hanging up to me, your last and you get me to the bay. Then you ain't came out of wine. Game is right, can't have to beat you. To beat yourself, want to be it, make it like a dog. Oh no, I truly want another you. On the cricket day, when another bee cry, you're never young. When another dragon bitch that the world can turn the crown. In the middle rose, the middle low. Cry you another way, be the never love. Cry you step it hard, break the night. Describe a screaming name with a strike you never go. Middle Rose von Victory of the Better Man. Vorher war unser Schubladen freies, stilübergreifender, das war genauso eigentlich, ich kann es kaum aussprechen, so ein Satz. Wir haben eigentlich immer schon alle musikalisch und kulturellen Wurzeln unserer einzelnen Bandmitglieder, die ja aus drei Nationen bzw. teilweise vom anderen Kontinent kommen, verwertet. Und wir hatten schon immer ein extrem buntes Musikgeschehen, was eigentlich keine Grenzen hatte. Das ist Götz Gottschalk von der Wuppertaler Gruppe Expos Jazz and Joy. Und die ist wohl die mit Abstand interessanteste und vielversprechendste neue deutsche Gruppe. Wie kam nun der Name für das neue Projekt Expos Jazz and Joy zustande? Ich denke, der Name ist nicht auf das abgestimmt. Es ist eigentlich mehr so ein Augenzwinkern für uns von Expos Seite aus. Ein Augenzwinkern zu sagen Jazz und Joy, das hört sich für mich so ein bisschen wie so alte Glenn Miller Shows an. Irgendwie so, das ist was Vergnügliches, weil es ja doch im Grunde genommen für die eine oder andere Seite doch ziemlich hart ist. Und wir haben einfach gesagt, wir nehmen das nicht so bierernst, die ganze Sache, sondern für uns ist das in erster Linie auch Spaß, weil wir halt vielleicht dieses ernsthafte Verständnis da auf einer anderen Ebene haben. Und deswegen haben wir Expo Jazz and Joy gesagt. Und ich denke, Call It Anything trifft es, aber es ist nicht aufeinander abgestimmt. Expos Jazz and Joy begann vor ein paar Jahren als reine Hip-Hop-Gruppe mit dem Namen Exponential Enjoyment. Der Nukleus dieser Band ist auch heute noch dabei mit zwei Rappern und einem DJ und das Gefühl und die Technologie von Hip-Hop ist für Götz Gottschalk nach wie vor wichtig. Es ist folgendermaßen, dass ich persönlich denke, dass Hip-Hop doch eine neue Musikrichtung ist, weil es hat bis zu den ersten Anfängen von Hip-Hop, vor sagen wir mal von Plattenveröffentlichung vor 15 Jahren, hat es derartigen Stimmgebrauch nicht gegeben. Meiner Meinung nach. Und ich denke schon, dass Hip-Hop eine der einzigen wirklich neuen Strömungen ist, die entstanden ist, die auch einfach nur durch eine Technologie entstehen konnte, die es vorher nicht gab. Sonst ist es schon richtig, dass man einfach das musikalische Spektrum, auch unsere Art, Töne zu kategorisieren, unsere Tonleitern, ist natürlich eingegrenzt und es gibt nicht unmöglich viele Kombinationsmöglichkeiten. Ich denke, die witzige scheuklappenlose Verbindung ist es heutzutage. Also ich denke, für uns gibt es zwei Schienen. Einmal die Schiene, wo wir uns selber einfach, wo wir unsere eigenen Stücke komponieren, unsere eigenen Wurzeln und Empfindungen präsentieren. Das ist einfach Exponential Enjoyment, wie es auch im Booklet ist. Und dann gibt es von uns die Expo-Seite, ich sage das jetzt mal so, die Seite, wo wir experimentieren, wo wir uns mit Musikern vermischen, die einer Entwicklung in der Entwicklung weiter voraus sind, die ganz andere Ursprünge haben, um dadurch neue Strömungen zu kriegen. Also ich denke, es wird immer einen sehr stark experimentellen Teil geben, ob das immer Expo Jazz and Joy in der Kombination ist, sondern es wird ganz andere Sachen noch geben wahrscheinlich. Und es wird immer Exponential Enjoyment geben, unsere Basis, unser Ruhepol, wo wir unsere eigenen, auch ganz eigenen Gefühle und Kompositionen auswerten. Wie sieht bei Expos Jazz and Joy das Verhältnis zwischen Computer- und Sample-Technik einerseits und akustisch gespielten Live-Instrumenten andererseits aus? Wir arbeiten in unseren Projekten wie Expos Jazz and Joy sehr viel mit dieser Sample-Technik, weil es für uns halt ein kreatives Moment darstellt, zu sagen, man hat die Möglichkeit, Collagen zu machen mit dieser Technik. Wir versperren uns gegen keine neue Entwicklung, wobei wir sagen müssen, dass wir von den Aufnahmesachen finden wir immer noch nach wie vor die analoge Variante besser klingend, aus verschiedensten Gründen, die aber jetzt den Rahmen sprengen würden. Aber wir versperren uns nicht gegen digitale Sample-Technik oder Computer, weil ich denke, es kommt nicht darauf an, was man hat, sondern wie man es benutzt. Also ich denke, die E-Gitarre war in ihren Anfangstagen von den anderen Gitarristen auch nicht so geliebt und der E-Bass hat auch den Kontrabass nicht verdrängt. Ich denke, man muss ein Nebeneinander machen und man muss es integrieren können. Das ist, glaube ich, bei uns gelungen. Und in unserer persönlichen Musik ist es für uns halt genauso skurril wie für andere der Computer zu sagen, wir benutzen nur Live-Instrumente, wie man das in, sag ich mal, in Hip-Hop-Kreisen nennt, was eigentlich Unsinn ist, aber da viele Jugendliche in Hip-Hop involviert sind, die keine Musiker sind, sondern halt nur Computerfachleute, ist es schon sehr interessant für uns halt, Instrumente oder Musiker zu benutzen. Tons of cash. chemicals every year. You poison yourself, digging them for your health. Hatred pills, but still a simple way to ignore what goes on next to you inside yourself. Want to wake up, want to get to sleep. It's time to find out this way of living ain't cheap. Broken out the back and flipping it in your mouth, coming it down and then with it for bring results to come. It's done. Behaving like that. Get your legal drugs from the diggity diggity duck. Diggity diggity duck from the diggity diggity duck. Not worth all the money, won't that get you all the honey? Stop this incorrect use of medicine. It's the circle of piss you are walking in. Neben Dokumente, jedem Präparat. Schonend zu heilen ist nicht gefragt, wenn es darum geht, dass man schnell wieder aufsteht. Wie eine Maschine soll der Mensch funktionieren. Die Zeit ist gekommen, um sich zu realisieren. Realize, realize, no time for no compromise. Not even enough time to criticize. Pharmacology, nothing but the whole side theology. Pharmacology, pharmacology, nothing but the whole side theology. Of the white man, the disguise, Ku Klux Klan with the master plan and the right to do whatever they can. Families taking drugs like guinea pigs is what it brings. Death, new sickness, kids with one leg and two heads. And the worst is yet to be said. Still amongst us, stand the victims of the contact and the fear, not a headache. Well, it's time to give the pharma industry a handshake. Hey, that's what they are. They control the government, they're in the fall of opponents. Pharmacology, nothing but the whole side theology. Pharmacology, pharmacology, nothing but the whole side theology. First you get a headache and you search for the pill. Believe me when I say this behavior will kill. What the risk, you don't move for the pack. Doesn't matter at all, better stay the hell back. The human spill is the junkie's crack. On the death sentence, you write your tag. Mortal agony when you're missing your dope. I'm calling it dope, the only difference you don't smoke the pie. At least I'm what I will do it right. Just cause of a cold to match and you fight. Hunger for recovery, will it be? Try to fix the whole society. The chemistry making every tree die. The zero affairs I watch with the hawk's eye. Try to sacrifice. You'll be the one who buys advertising lies. Pharmacology, pharmacology, nothing but the whole side theology. Pharmacology, pharmacology, nothing but the whole side theology. Pharmacology, pharmacology, nothing but the whole side theology. Pharmacology, pharmacology, nothing but the whole side theology. Pharmacology von der CD Expos Jazz and Joy. Für diese CD haben sich die drei Exponentials mit der New Music-Sängerin Zainko Namchilak in einigen Stücken, dann aber auch mit den zwei Free Jazz-Veteranen, dem Saxophonisten Peter Brötzmann und dem Bassisten Peter Kowal, zusammengetan, beide übrigens ebenfalls in Wuppertal ansässig. Kritische Zeitgenossen mögen dahinter bloßes Kalkül vermuten, einfach um eine sensationelle Kombination zu präsentieren. Ja, da gibt es einfach zwei Ebenen. Einmal kann ich sagen, für die Leute, die, sagen wir mal, das als Argument nehmen, um zu sagen, ihr habt das benutzt, weil eure Kreativität vielleicht nicht so hoch ist oder die Hip-Hop-Musik, der Anspruch von Hip-Hop vielleicht nicht genügend ist, sodass man halt, um sich irgendwie Popularität zu verschaffen, halt solche Leute dazu, denke ich einfach, es wurde im Speziellen, auch bevor Free-Jazz-Elemente jetzt bei uns verwendet wurden im Hip-Hop, war es sehr stark so, dass Alltagsgeräusche entfremdet, verfremdet Lieder ergaben. Also eigentlich so dieser Avantgarde-Ansatz, den es schon länger gibt, früher mit Tonbändern, ist halt durch die Sample-Technologie perfektioniert worden von Hip-Hop-Kids. Und ich denke, wenn man sich alte Public Enemy-Scheiben von vor 4-5 Jahren anhört, dann wird man feststellen, dass viel extremere Geräusche als Free-Jazz-Elemente drauf sind. Uns persönlich ging es jetzt darum, eben diese Free-Jazz-Elemente zu haben, weil wir sehr stark Jazz beeinflusst sind in unserem ganzen Rappen und Komponieren, dass wir gesagt haben, Free-Jazz ist für uns Energie und Energie ist nur dann wirksam, wenn sie gerichtet ist. Und für uns ist Hip-Hop eine der gerichtetsten Musikrichtungen, weil sie nur rhythmisch ist. Und Rhythmus hat halt die meiste Kraft. Und so haben wir versucht, mit unserem Rhythmus, der Energie des Free Jazz, so einen Rückgrat zu geben, dass es nach vorne strahlen kann. Und das war eigentlich unser Anliegen. Und da waren Kowald und Brötzmann und Frau Namczalak auch eigentlich ähnlicher Meinung. Das ist einfach der Hip-Hop, der Groove transportiert diese skurrilen Collagen. Wie war denn nun die Zusammenarbeit mit Peter Brötzmann und Peter Kowald? Das sind ja nicht nur zwei völlig andere musikalische Welten, sondern auch zwei Generationen unter einen Hut zu bringen. Wir haben am Anfang bei Brötzmann speziell eigentlich nicht direkt Lorbeeren damit eingeheimst, ihn zu fragen, ob er mit uns Musik machen will. Aber letztendlich hat er sich dann doch, er ist eigentlich so ein freundlicher Grummelbär, der einen immer erstmal so ein bisschen angrummelt und dann sich die Sache nochmal überlegt. Und ich denke, er ist einfach in seiner Avantgarde, in seinem Avantgarde-Verständnis, in seinem freien Verständnis so offen gewesen, auch zu denken, ich setze mich erstmal damit auseinander, bevor ich das vom Tisch wische. Und ich denke, er hat uns erstmal von den Kopf gestoßen, um vielleicht nochmal Ruhe zu haben, sich das zu überlegen. Und er hat sich letztendlich dafür entschieden und ich glaube, er ist zwar nicht seine liebste Platte, aber ich denke, er hat schon verstanden und seinen Nutzen daraus gezogen, diese Zusammenarbeit musikalisch irgendwie, das Ergebnis, was bei rausgekommen ist, zu verwerten. Also ich glaube schon, dass es beiden oder allen dreien sehr gut gefällt. Die Frau Namczalak wollte eigentlich am Anfang auch nicht genannt werden, weil das für ihr Musikverständnis zu abwegig war, in so einen Zusammenhang gebracht zu werden. Mittlerweile besteht sie darauf, weil sie doch sieht, es ist so schön, sage ich mal, geworden, dass man wirklich, dass es schade wäre, es nicht zu sagen, dass man dabei wäre. Und sie wollen, es soll auch fortführende Sachen geben, es soll auch Live-Konzerte geben. Also ich denke, das anfängliche musikalische Misstrauen hat sich eigentlich sehr stark gewandelt. Hören wir einen weiteren Track von der CD Expos Jazz and Joy. Don't accept, ask why. Questions, what I lay down suggestions. I don't know if you could know, but it's shown. I gotta ask for this I'm born torn. Ideas for the future, teaching for this culture. Terrorizing and compromising, and then I wanted to get far straight ahead. But we live in a net, static dynamics too high. Nice try, goodbye, for me no lie. I ask why, don't accept I'm no better. For me to check, this is not the time to bet. Computers, easy to manipulate, easy to operate. Rumors, gossip, drop it, open your eyes. Watch out for the spies, people in disguise. Those that are looking for the downfall of others, calling themselves brothers, raise the question mark. It's time to attack. Don't give them no chance. Problems getting out of hands. Those telling you how to behave, how to shave, how to impress, how to dress, making you move like in a game of chess. The big brother's family, indoctrinating, lying, faking. Their own truth is what's creating. They like you blind and ignorant. Encourage yourself to ask again. Improve your sense for reality. Recognize who's the real enemy. Secure style of selective subliminal information protects ignorance and blindness in all nations. Call it anything, nenn es wie du willst. Dieser Kampagnenslogan, unter dem die Speerspitze neuer deutscher Musiker und Gruppen angetreten ist, klingt wie eine Kampfansage an alle Musikpuristen. Doch den Umgang mit solchen Puristen sehen die betroffenen Musiker, wie wir hören werden, äußerst locker. Drei Stellungnahmen, zuerst Achim Gedgin von Swim Two Birds, dann Rainer Robben von Association Urbanetic und schließlich Götz Gottschalk von Expos Jazz and Joy. Wenn man böse ist, kann man sagen, dass ja Menschen im Allgemeinen nachgesagt wird, irgendwie, dass sie lernfähig sind. Zweitens kann man denn, man kann natürlich, konnte auch antworten, call me anything. Irgendwie, es macht auch nichts. Und ansonsten haben wir da eigentlich kein Problem mit. Weil wir denken nicht irgendwie, dass hätten wir da jetzt immer, würden wir uns immer mit den Leuten rumstreiten, ob die das gut finden oder nicht, dann würden wir nicht mehr zur Musik machen kommen. Ich würde ihm sagen, ich verstehe dich. Weil mit den gängigen Standards kann ich auch nicht viel anfangen. Es ist ja so, wenn jeder, der über einen besonderen Geschmack verfügt, jetzt, ob es in der Küche ist, der wird ja eigentlich auch recht selten bedient. Und dementsprechend kann man ja folgern, dass ein etwas feinerer Geschmack eigentlich auch selten ist. Ja, und da muss man einfach nur das Selbstbewusstsein haben, dass man damit auch mal einsam dasteht. Nun ja, ich finde Puristen insofern angenehm, dass sie ganz klar ihre persönlichen Grenzen definieren und da auch keine anderen Sachen stehen lassen. Das ist für mich angenehm, weil ich halt denke, ich kann besser mit jemandem zurechtkommen, der mir genau sagt, wo seine geschmackliche Grenze ist, als jemand, der mir so ein Alles- und Nichts-Geschmack hat. Ich denke, wenn Puristen da nichts mit anfangen können, dann finde ich schade, weil Puristen sind ja eigentlich immer diejenigen gewesen, die Randgruppen von Musik, Randstilarten durch ihren Fanatismus gefördert haben im positiven Sinne, die gesagt haben, das ist es und da muss es mehr geben und ich kaufe das, und dadurch diese speziellen Musikrichtungen immer einen Kreis hatten von Leuten, die darauf eingeschworen waren. Und ich denke, unsere Sachen sind auch so neu, so speziell, die ganze Kampagne ist so speziell, dass ich hoffe, dass es dafür Neupuristen geben wird. Thank you. chika chika chika chika chika chika chika chika chika chika chika chika chika chika chika. Musically, come on back if you can check, stay back if you're wet. Es gibt einige Dinge, ja, es gibt einige Dinge, ja, es gibt einige Dinge, die uns mit dem Fehler verbinden. In diesem Fall sind es die musikalischen Ansichten, die verpflichten, weiterzuführen, was vor uns erdacht und hervorgebracht. Der kreative Geist aus Krach, Geräusch und Dissonanz, Musik zu erschaffen, liegt uns gleichermaßen. Wir meinen es ernst, denn Jazz ist eine ernste Musik, ein Tatbestand, der uns liegt. Denn wir wollen komponieren, Neues kreieren, mit verschiedenen Stilmitteln jonglieren. With my tongue, was a telecom, breaking down the walls with a beat that's strong. Ding dong, your thoughts are wrong. Prove your own ability on a self-made track, cause this is our project with jazz and rap. Bidamana 1, bidamana 2, bidamana 3 and 4. This is the chorus coming in if you wanted to get more. It's the sauce, free jazz with the rhymes galore. It's the sauce, free jazz with the rhymes galore. It's the sauce, free jazz with the rhymes galore. It's the sauce, free jazz with the rhymes galore. It's the sauce, free jazz with the rhymes galore. It's the sauce, free jazz with the rhymes galore. It's the sauce, free jazz with the rhymes galore. It's the sauce, free jazz with the rhymes galore. It's the sauce, free jazz with the rhymes galore. It's the sauce, free jazz with the rhymes galore. Another father has come double bass. I never bother you or me, cause we're crazy, but we're concentrated, starting a new phase. Nowadays it's time to develop in this case. Thinking about clever candidates to start, choose your card. Jazz is making it, taking it to the top of the bar. To start smart for a while, they didn't hit. Cooper, stay in power, we just fit for our aim. Another game, lame is allowed, but it's always the same. Shouted out by the crowd, loud with comfort, smooth with the drum. Also other instruments, no offense, you could dance. This is a warning to all those that don't want hip hop to stay in front. That's a nat, that's a music, don't abuse it. Feel it, feel the vibes and separate it apart. We go ahead and add a new element, taking a whole tradition and it's new to a future confusion. Expected by the audience, so no threats, our own rules and no fence. Guess what? We act free, talk free, taking a free jazz to develop a musically, making use of this opportunity. Once we got this all, listen again as we come hardcore. Sie hörten eine Sendung von Rainer Blome.